weniger sicher ist es, ob der endlich errungene Friede eine gegen künftige Kriege Sicherheit bietende Organisation Europas oder aller Länder der Erde mit sich bringen wird. Nur dann, wenn dies erreicht wird, wird das unermessliche Leiden dieser Generation nicht vergeblich gewesen sein. Deshalb sollte jeder sich der Wahrheit bewusst sein. Befreiung ohne organisierte Sicherung der Freiheit für die Zukunft ist nur ein Aufschub.